Das Jahr 1942 hat hinter sich schon in meinen Augen die schicksalshafteste Prüfung unseres Volkes. Es war dies der Winter 41 auf 42. Schlimmeres kann und wird nicht mehr kommen. Dass wir diesen Winter, diesen General Winter besiegt haben, dass endlich die deutschen Fronten standen und dass wir in diesem Frühjahr, das heißt in diesem Frühsommer, wieder antreten konnten, das glaube ich, ist der Beweis, dass die Vorsehung mit dem deutschen Volk zufrieden war. Es war eine sehr schwere und eine sehr harte Probe und Prüfung, das wissen Sie unterdessen ja alle. Und trotzdem haben wir diese schwerste Zeit nicht nur überstanden, sondern es fertiggebracht, in aller Ruhe die Angriffsdivisionen, die Mott- und Panzerverbände zu ordnen, neu aufzustellen bzw. zu formieren, die bestimmt waren, die weitere Offensive einzuleiten. Ich glaube, wir können, wenn wir zurückblicken, mit den hinter uns liegenden 3 Jahren doch zufrieden sein. Es war immer eine sehr nüchterne Zielsetzung. Oft sehr wagemutig, dort wo sie wagemutig sein musste, überlegt, dort wo sie überlegt sein konnte, bedächtig, dort wo wir Zeit hatten, vorsichtig, dort wo wir glaubten, unter allen Umständen sehr vorsichtig sein zu müssen. Aber wir sind auch sehr kühn gewesen, dort wo nur die Kühnheit allein uns hatte retten können. Für dieses Jahr haben wir uns ein sehr einfaches Programm zurechtgelegt. Erstens, unter allen Umständen zu halten, das was gehalten werden muss. Zweitens, unbedingt dort anzugreifen, wo der Angriff unter allen Umständen notwendig ist. Das Ziel ist dabei ein ganz klares: Vernichtung des rechten Arms dieser internationalen Verschwörung von Kapitalismus, Plutokratie und Bolschewismus. Es ist die größte Gefahr, die jemals über unserem deutschen Volk seit neuerer Zeit schwebte, gegen die wir nun uns seit über einem Jahr verteidigen, beziehungsweise gegen die wir antreten müssen. Und hier haben wir nun uns einige Ziele gesetzt. Und ich darf sie ganz kurz nur schlagwortmäßig erwähnen, um Ihnen zum Bewusstsein zu bringen und jeden Deutschen zum Bewusstsein zu bringen, was nun in diesen wenigen Monaten geleistet wurde. Das erste Ziel war die Sicherung unserer dominierenden Stellung im Schwarzen Meer durch die endgültige Bereinigung der Halbinsel Krim. 2 Schlachten, die Schlacht um Kertsch und die Schlacht um Sebastopol, haben diesem Zweck gedient. Wenn unsere Gegner, das darf ich schon sagen, in diesen 3 Jahren nur einen einzigen solchen Erfolg erzielt hätten, so würden wir mit ihnen gar nicht mehr reden können, weil sie überhaupt nicht mehr auf der Erde, sondern nur in den Wolken schweben würden. Vor lauter Einbildung aufgebläht. Nachdem wir das in Ordnung brachten, schien es uns notwendig zu sein, eine Beule, die am Wolchhof entstanden war, zu beseitigen. Sie wurde abgeschnürt und der Gegner vernichtet bzw. gefangen genommen. Dann kam die nächste Aufgabe, Vorbereitung des Durchbruchs zum Don. Unterdessen hat dieser Gegner seinerseits eine große operative Zielsetzung gewählt, nämlich von Charkow auf durchzubrechen zum Ufer des Dnieper, um unsere ganze südliche Front damit zum Einsturz zu bringen. Sie werden sich vielleicht noch erinnern, mit welcher Begeisterung unsere Gegner diese Operationen verfolgten. Sie endeten in 3 Schlachten mit der völligen Vernichtung von mehr als 75 Divisionen unseres russischen Gegners. Daraufhin erfolgte nun unser Antritt zur eigenen großen Offensive. Das Ziel war, erstens, dem Gegner die letzten großen Weizengebiete wegzunehmen. Zweitens, ihm den letzten Rest der Kohle wegzunehmen, die verkokst werden kann. Drittens, an seine Ölquellen ranzurücken, sie zu nehmen bzw. zumindest abzusperren. Der Angriff sollte dann fünftens aber nun weitergeführt werden zur Abschneidung seiner ganz letzten und größten Verkehrsader, nämlich der Wolga. Und hier wurde nun als Ziel gesetzt, jene Gegend, die zwischen dem Knie des Don und der Wolga selber liegt, und als Ort Stalingrad, nicht etwa, weil der Ort den Namen von Stalin hat, das ist uns gänzlich gleichgültig, sondern ausschließlich, weil dies ein strategisch wichtiger Platz ist. Und weil wir uns darüber im Klaren waren, dass mit der Ausschaltung des Dnepr, des Don und der Wolga als Verkehrsstränge für Russland ungefähr das gleiche eintritt und noch Schlimmeres als für Deutschland eintreten würde, wenn wir den Rhein, die Elbe, die Oder und die Donau verlieren würden. Denn allein auf diesem Riesenstrom der Wolga werden in 6 Monaten etwa 30 Millionen Tonnen Güter befördert. Das ist so viel wie im ganzen Jahr auf dem Rhein. Das ist abgeschnitten, und zwar schon seit langer Zeit jetzt. Die Inbesitznahme von Stalingrad, die auch abgeschlossen werden wird, wird diesen Riegel nur vertiefen und wird ihn verstärken. Und Sie können der Überzeugung sein, dass uns kein Mensch mehr von dieser Stelle wegbringen wird. Was nun die weiteren Ziele betrifft, so werden Sie wieder verstehen, dass ich darüber nicht rede, weil es sich um Ziele handelt, die zurzeit verfolgt werden. Darüber spricht Mr. Churchill. Aber es wird der Augenblick kommen, in dem die deutsche Nation ja auch volle Klarheit über diese weiteren Ziele erhalten haben wird. Ich darf aber Ihnen nur siebtens sagen, dass wir nun uns als weitere Aufgabe stellten, natürlich die Organisation dieses gigantischen Riesenraums, den wir nun besetzten. Denn es lag uns ja nicht nur daran, etwa zu sagen, wir sind so und so viele tausende Kilometer marschiert, sondern uns liegt daran, tatsächlich diesen Riesenraum unserer Kriegführung und im weiteren Sinn nicht nur der Ernährung unseres Volkes, der Sicherung unserer Rohstoffe, sondern der Haltung ganz Europas sicherzustellen. Zu dem Zweck musste zunächst der Verkehr hier in Ordnung gebracht werden. Es sind Zehntausende und Zehntausende Kilometer Eisenbahnlinien, die wir nun wieder instand setzen bzw. bereits längst instand gesetzt haben, dank dem Fleiß und der Tüchtigkeit und der Hingabe vieler Zehntausender deutscher Soldaten, Eisenbahnpioniere, Männer der Organisation TOT, anderer Organisationen und so weiter, des Reichsarbeitsdienstes zum Beispiel. Dieses riesige Verkehrsnetz, das heute bereits zum größten Teil wieder auf deutschen Spuren läuft, war vollständig zerstört. Es sind nicht Hunderte, es sind Tausende von Brücken, die neu gebaut werden mussten. Sprengstellen, die beseitigt werden mussten, Übergänge, die neu geschaffen werden mussten. Das alles ist in wenigen Monaten jetzt geschehen, beziehungsweise wird in wenigen Wochen zum Abschluss gebracht sein. Nun, meine Parteigenossen, werden Sie auch eines verstehen. Es gibt Leute auf der Seite unserer Gegner, die sagen, warum halten Sie plötzlich? Weil wir vorsichtig sind. Weil wir nicht erst sagen wir, nach Benghazi oder noch weiter laufen, um dann wieder zurücklaufen zu müssen, sondern weil wir so lange irgendwo halten, bis wir wieder unseren Nachschub ganz in Ordnung haben. Das wären natürlich Leute, die militärisch nicht geschult sind, nicht kapieren. Daher haben sie auch keine Erfolge. Alle Menschen aber, die nur über etwas militärische Schulung verfügen, die werden zugeben, dass das, was wir rein raummäßig in wenigen Monaten bezwingen, überhaupt einzigartig in der Weltgeschichte ist. Und ich sage das auch deshalb, weil es vielleicht auch bei uns irgend so einen alten reaktionären Spießer geben kann, der plötzlich sagt, ja, was ist denn das? Da stehen die doch jetzt schon seit 8 Tagen. Ja, mein lieber Spießer, du gehst eben ab, du müsstest da vorgehen, um einmal den Verkehr in Ordnung zu bringen. Das deutsche Volk, das weiß ich, hat in seiner Gesamtheit das unbändige Vertrauen zu seiner militärischen Führung und zur Leistung seiner Soldaten, dass es genau weiß, dass es genau weiß, dass ohne Grund nie gehalten wird. Wir bringen diesen Verkehr aber nicht nur dadurch in Ordnung, sondern wir müssen Straßen bauen, denn das gesegnete Land der Proletarier und der Bauern hat leider keine Straßen oder nur Fragmente von Straßen. Das muss auch gebaut werden. Die ersten wirklich gewaltigen Straßen, die werden durch unsere Organisationen dort erstellt. In manchen Gebieten müssen Wege angelegt werden durch Sümpfe. Gebiete, in denen man früher geglaubt hat, überhaupt nicht verkehren zu können. Wenn man nun sagt, ja, der Russe geht doch auch durch, ja, das ist eben eine Art Sumpfmensch, das müssen wir zugeben. Er ist ja kein Europäer. Es ist für uns eben etwas schwieriger, in diesem Morast vorwärts zu kommen, wie das für diesen Morast geborene Volk ist. Zweitens, wir organisieren aber dahinter auch unsere Landwirtschaft. Das heißt, das Gebiet soll ja erschlossen werden. Und das ist auch nicht so einfach. Denn es handelt sich nicht darum, dass gesät wird und dass geerntet wird, sondern es handelt sich darum, dass auch hier wieder der Nutzen in Erscheinung tritt. Das heißt, dass diese Produkte zur Bahn gebracht werden, über endlose Strecken, dass sie dort verladen werden können. Dass wir einen Teil dieser Wirtschaft überhaupt umstellen, dass Tausende von Traktoren, die beschädigt oder beseitigt sind, ersetzt oder verbessert werden oder dass ein anderes Ersatzmittel dafür kommt. Und ich darf Ihnen nur sagen, was hier geleistet wurde, ist geradezu ungeheuerlich. Während vorne die Front kämpft, da kämpfen die gleichen Soldaten wenige Kilometer hinter der Kampffront bereits auch mit der Sichel und mit der Sense. Da bebauen sie auch bereits wieder die Felder und hinter ihnen, das sind Einsatzstäbe unserer landwirtschaftlichen Organisationen. Die ersten, wenn auch nur bescheidenen Ergebnisse dieses Handelns konnten wir ja zu unserem, ich darf wohl sagen, Glück dem deutschen Volk bereits zugänglich machen. Aber seien Sie der Überzeugung, wir sind doch erst am Beginn. Das ganze vergangene Jahr war ein Kampfjahr, ein grauenhafter Winter. Und jetzt kämpfen wir wieder. Aber schon dieses kommende Jahr wird dieses Gebiet ganz anders organisiert sein. Das verstehen wir schon, das in Ordnung zu bringen. Und dazu kommt nun die Loslösung der Bevölkerung von dem Druck einer bolschewistischen Macht, die seelisch auch heute noch Millionen Menschen dort in einer Verzagtheit, und man darf wohl sagen, in einer Furcht hält, von der man sich in Deutschland oder in anderen Ländern kaum eine Vorstellung machen kann. Es ist die Angst vor dem Kommissar, es ist die Angst vor der GPU, die Angst vor dem ganzen Regime, das Millionen Menschen oder die Millionen Menschen noch immer erfüllen. Das alles muss allmählich behoben werden und wird behoben. Und es gibt dort viele Gebiete, in denen die ganze Bevölkerung bereits millionenfach mit uns arbeitet. Und es gibt andere Gebiete, in denen sie bereits in unseren Reihen und an unserer Seite kämpft. Die Ergebnisse dieser ganzen Riesentätigkeit, die ich nur mit ein paar kurzen Sätzen Ihnen aufzeigen konnte, sind ungeheure. Während wir im Norden Europas, im Westen und an allen anderen Fronten in der Abwehr stehen, erfüllen wir damit eine der gewaltigsten Voraussetzungen für die Organisation Europas zum Krieg und für diesen Krieg. Wenn wir alle unsere Verbündeten und diejenigen, die an unserer Seite kämpfen, Rumänen und Ungarn und Kroaten und Slowaken und vor allem im Norden die Finnen und dann Spanier und so weiter, wenn wir alle die zusammenfassen, dann können wir wirklich sagen, es ist heute bereits ein Kreuzzug Europas. Und dazu kommen dann noch die germanischen Freiwilligen in unserer Waffen-SS und eigene Legionen einzelner europäischer Staaten. Es ist wirklich Europa, das sich hier zusammengefunden hat, genauso wie in alten Zeiten einst gegenüber den Hunnen oder den Mongolen stürmen.